Armin, kann ich ein bisschen mehr Gitarre auf meinen Monitor? Danke. Von Shakira, beziehungsweise eigentlich ist es ja von uns. Ist ja im Grunde neu erfunden. Ja, wir müssen unser Programm flott durchziehen hier, denn wir haben ja noch eine großartige Band nachher, aber ich will nicht so viel verraten.